Hallo. Lulu, der ist nur für dich. Machen wir so eine Übung. Hey, wo warst du, hab ich gefragt. Neuseeland hat's mir gesagt. Ich hab gleich gewusst, das war nicht auf. Jetzt ist wieder warm und saft. Sie saft wie vor ein paar. Was auch nicht möglich war. Obe an Strand und Wegert mit dem Quant. Sie fragt mich, wer's da kalt. Ich sag, na, aber bald. Einmal eine, einmal aus. Der ist am Bucker, muss er raus. Sie fragt mich, wer's da schlecht. Ich sag, na, es passt grad recht. Egal ob nüchtern oder voll, Luisa, du bist einfach toll. Hey Lulu, hey Lulu, hey Lulu, hey Lulu, hey Lulu, hey Lulu, hey Lulu, Lulu. Na na na na na na. Na na na na na na. Wer kennt von euch die Lulu? Die ist voll cool, schau sie an am Basketball, ja, das ist ihr Lieblingsteil. Wer kennt von euch die Lulu? Lulu, Lulu, sitzt beim Kacken euer weit vorn. Lacht so aber hinweg, sich vergisst das ganze Leben nicht. Früher schaut's aus wie ein Bull, jetzt eine weibliche Figur. So obwohl die diese Seiten legt, wo stand's die Herrschaftszeiten? Hat's die Arme hinterreißen, lasst sie nimmer aus. Wer kennt von euch die Lulu? Die ist voll cool, schau sie an am Basketball, ja, das ist ihr Lieblingsteil. Wer kennt von euch die Lulu? Lulu, Lulu, sitzt beim Kacken neu weit vorn. Lacht so aber hinweg, sich vergisst das ganze Leben nicht. Früher schaut's aus wie ein Bull, jetzt eine weibliche Figur. So obwohl die diese Seiten legt, wo stand's die Herrschaftszeiten? Hat's die Arme hinterreißen, lasst sie nimmer aus. Hey Lulu, hey Lulu, hey Lulu, hey Lulu, hey Lulu, hey Lulu, hey Lulu, Lulu. Na na na na na na.